Okay, Father, we pray that you bless these words. Vater, wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I want to continue from last week about worship, true worship. Und ich möchte fortfahren, wo ich letzte Woche stehen geblieben bin, über die wahre Anbetung. And last week we talked about, well, 2 weeks ago, Jeff Dio spoke about raising the bar of worship. Und vor 2 Wochen hat der Jeff Dio darüber gesprochen, die Latte bezüglich Anbetung höher zu legen. Last week I talked about worshiping God in spirit. Und letzte Woche habe ich darüber gesprochen, Gott in Geist anzubeten. If you want to read something really amazing, read 1 Corinthians 2. Und wenn ihr echt etwas ganz Erstaunliches lesen wollt, schlagt 1. Korinther 2 auf. Vers 9. And read it at home. Und den Vers aber zu Hause lesen. It talks about how the Holy Spirit shows us the things of God. Und der Vers spricht darüber, wie der Heilige Geist Gottes uns Dinge zeigt. How the natural man cannot discern the things of the Spirit. Und wie der natürliche Mensch geistliche Dinge nicht verstehen kann. Because the Holy Spirit is the one who reveals it. Weil es der Heilige Geist ist, der diese Sachen offenbart. And over and over in those verses it says the Holy Spirit, the Spirit, the Spirit, the Spirit. Und immer wieder heißt in diesem Text, dass der Heilige Geist, es geht um den Geist, and um den Geist. This is what it means to worship him in spirit. Und das ist verknüpft mit dem Gedanken, Gott in Geist anzubeten. Means to worship God with spiritual eyes. Das heißt, Gott anzubeten mit geistlichen Augen. That only God can open. Und diese Augen kann nur Gott öffnen. With a spiritual discernment. Und zwar mit einer geistlichen Gabe der Unterscheidung. That only the Holy Spirit can enable us to experience. Und nur der Heilige Geist kann uns diese Gabe der Unterscheidung geben. That's why every time we come, we need to step into worship. Und deswegen ist es so wichtig, dass jedes Mal, wenn wir kommen, wir uns wirklich auf diese Anbetung einlassen. Whenever we get up in the morning, we need to step into a life of worship. Und wenn wir aufstehen in der Früh, in ein Leben der Anbetung aufstehen. Like I demonstrated last week with that candle lighter. Und so wie ich das letzte Woche versucht habe zu demonstrieren mit diesem clicker, Kerzenanzünder. You click it and you know, if there's no fuel in it, nothing happens. Den man immer wieder drückt, aber wenn kein Benzin drinnen ist, dann has the little kommt spark. Keine Flamme, dann ist nur dieser winzige Funke zu and sehen. For many people, that's their whole life of worship, just little sparks. Und für viele Menschen ist dieser winzige Funke ihr Glaubensleben. But there's no power of the Holy Spirit. Aber da ist keine Macht des Heiligen Geistes dahinter. Und da ist keine Erfülltsein. We are told to pray in the Spirit. Und wir sind aber aufgefordert, im Geist zu beten. To walk in the Spirit. Und im Geist zu gehen. To live in the Spirit. Zu leben im Geist. And that means we call upon the Holy Spirit to enable us. Und das heißt, bedeutet, dass wir den Heiligen Geist anrufen, uns zu helfen. Discipleship is all about becoming like Jesus. Und in der Jüngerschaft geht es immer darum, so zu werden, wie Jesus ist. And to be dependent on the Holy Spirit und sich völlig zu verlassen auf den Heiligen Geist is step number one. Und das ist der erste Schritt. That is the greatest way that we can become like Jesus. Und das ist eigentlich die großartigste Art und Weise, wie wir wie Jesus werden können. We don't become like Jesus. Denn es ist nicht so, dass wir so werden wie Jesus. I don't Jesus, make my flesh like Jesus. Denn ich forme nicht jetzt mein Fleisch so nach Jesu Bild um. Jesus said, if you continue in my word, you will know the truth. Und Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Do you know what that truth is? Und wisst ihr, was diese Wahrheit bedeutet? That becoming like Jesus is not something I produce. Das ist das Werden wie Jesus ist nicht etwas, was ich hervorbringe. It's something we reflect. Sondern es ist das, was wir reflektieren. It's something we ask the Holy Spirit. Und wir bitten den Heiligen Geist darum. Now I have a testimony. Can you give me my papers down there? Und ich habe ein Zeugnis für euch mitgebracht. Before I read this testimony, I want you to I just want you to watch a little clip we found on the internet. Und ich möchte, dass euch kurz einen kurzen Clip anschaut, den ich im Internet gefunden habe. Today I want to speak about fanning the flames. Weil ich möchte heute darüber sprechen, was es heißt, eben die Flamme anzufachen. Of God's fire in our heart. Die Flamme Gottes Feuer in unserem Herzen. So, watch this little clip and I'll be right back. Like if your life is just smoking. Wenn dein Leben einfach so vor sich hin raucht. You have the scent of the world. Und dann hast du den Geruch der Welt. You need to get a hold of this link and pray for God's wisdom. Dann musst du dir auch diesen Link besorgen und Gottes Weisheit beten. Just real quick, I'm not going to spend time on this, but choose your fuel. Aber nur ganz kurz, ich verbringe nicht viel Zeit damit. Also erstens wähle deinen Brennstoff. David chose 5 stones. Der David hat 5 Steine gewählt. Spend time in the Bible. Verbring Zeit im Wort, in der Bibel. Find your fuel. Also finde den Brennstoff, der find für dich passt. Finde ein Versprechen Gottes an dich. Number two, start the fire. Und fang das Feuer an. Zünde how do we, es an. How do we start our fire? Wie zündet man ein Feuer that was an? Last week's message. Das haben wir letzte Woche besprochen. Ask the Holy Spirit. Bitte den Heiligen Geist. Light me up. Zünde mich Open an. My eyes. Öffne mir die we Augen. Are always, always, always dependent on the Holy Spirit for our spiritual life. Und wir sind immer und immer davon abhängig vom Heiligen Geist, was unser geistiges Leben betrifft. Most of us just walk in a memory. Also viele von uns wandeln einfach in so einer Erinnerung. We just walk in a memory and we imitate what the Holy Spirit did 2 years ago. Und wir gehen in dieser Erinnerung und imitieren das, was der Heilige Geist vor 2 Jahren getan hat. Or what he did yesterday. Oder was er gestern gemacht hat. But it has to be new every morning. Aber es muss jeden Morgen neu sein. In Lamentations 3, his mercies are new every morning. Klagelieder 3, seine Gnade ist jeden Morgen neu. The manna was new every morning. Und das Manna in der Wüste lag auch jeden Morgen neu da. Be dependent on the Holy Spirit every morning in every situation. Und jeden Morgen müssen wir vom Heiligen Geist abhängig sein. So choose your fuel. Also such deinen Brennstoff. Start your fire right. Vorsichtig aus. Zünde dein Feuer richtig an. Ask the Holy Spirit to start you. To light you up. Number two, get the stove hot. Drittens, der Ofen muss heiß sein. How do you get your soul hot? Wie macht man seine Seele heiß? Start to speak the promise. Wenn man die Versprechen Gottes ausspricht, was immer dieses Versprechen ist, vielleicht Jesaja 54, 17, keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird durchdringen. Do you know there's a weapon being formed against you? Und wisst ihr, dass es eine Waffe gibt, die gegen euch there's a weapon being formed against your family, es gibt eine Waffe, die gegen deine against Familie your geht, business, gegen dein Geschäft, against your personal life, gegen dein persönliches against Leben, your prayer life, gegen dein Gebetsleben, against your purity, gegen deine Reinheit, against your purpose. Deinen Sinn im Leben, den there's du im Leben a weapon being formed against you. Es gibt Waffen, die gegen dich gerichtet and werden. I can have a confession. Und ich kann ein Bekenntnis no haben. Weapon formed against me will prosper. Dass keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, Erfolg haben wird. You say that 50 times in a day if you're going through something. Und du sagst dir das am besten 50 Mal pro Tag vor, wenn du gerade eine Schwierigkeit durchmachst. Und du sprichst das einfach aus. Speak it. And if you keep speaking the promises of God. Und wenn du die Versprechen Gottes aussprichst, you will get your soul all nice and hot. Dann wird deine Seele richtig heiß und glühend werden. Number four, maintain. Viertens, maintain your soul. Keep putting more promises in there. Also beschicke den Ofen mit immer mehr solcher Versprechen, maintain Verheißungen it. Gottes. Listen to this testimony. Hört euch mal folgendes Zeugnis I got this an. Last night. Und ich habe das gestern bekommen. Dear Pastor Rob, lieber Pastor Rob, I write to you, ich schreibe dir, because my heart is so full of joy, weil mein Herz so voll von Freude that ist, I have to tell someone. Dass ich es irgendjemandem sagen muss. I know that you speak since months, if not years, about spending time with God. Ich weiß, dass du seit Monaten oder vielleicht schon Jahren darüber sprichst, dass man Zeit mit Gott verbringt. And I knew all the time that it would be the real thing. Und ich wusste die ganze Zeit über, dass das wäre. But somehow it never happened. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. But since last week, aber seit letzter Woche, I spent a few hours with the Lord. Habe ich ein paar Wochen mit Tage mit dem Stunden and, mit dem Herrn verbracht. And don't need to describe to you. Und muss sicherlich dir nicht beschreiben. Describe it to you because you know what I'm talking about. Ich muss es dir nicht beschreiben, denn du weißt, absolutely. Wie es sich anfühlt. I know exactly what the person is talking about. Und ich weiß genau, wie just a few things. I feel loved like never before. Nur ein paar Dinge. Ich fühle mich geliebt wie noch nie zuvor. I love him like never before. Ich liebe ihn so wie noch nie zuvor. He speaks to me like never before. Und er spricht jetzt zu mir so wie he noch nie zuvor. He gives me new songs whenever I meet with him. Er gibt mir ein neues Lied jedes Mal, wenn ich ihm begegne. He gives me hope like never before. Er gibt mir Hoffnung wie noch nie zuvor. Confidence. Zuversicht. About healing for myself. Bezüglich der Heilung meiner selbst. And my family. Und auch für meine I'm Familie. So excited. Und ich bin so aufgeregt darüber. About the coming days. Über die Tage, die noch when kommen we werden. See all his promises wenn wir alle seine Versprechen erfüllt werden it's sehen. Just so good. Einfach nur so gut. To know him. Ihn zu kennen. And that has 8 zeros. Und ich zähle hier 8 O's. We are already so blessed to know him. Wir sind jetzt schon so gesegnet, ihn zu kennen. To have a church like we have. Eine Gemeinde zu haben, so wie wir sie haben. To know people like we do. Menschen zu kennen. And so a future jetzt. That will be far more than anything we can ever tell, think or imagine or dream. Und eine Zukunft, die noch viel mehr sein wird, als wir uns je vorstellen oder erträumen können. Thank you so much for your investment. Danke so sehr für dein Investment. It's a big part of my experience. Es ist ein großer Teil meiner Erfahrung. Love mom. No, it's not my mother. Ich liebe Mom. It's not my mother. Okay. But I know. Es ist nicht meine Mutter. Maintain your soul. Aber ich weiß, worum es hier geht. Es geht darum, die Seele sozusagen am Brennen zu halten. You gotta keep the fire burning. Man muss es irgendwie warten, das Ganze, das Feuer. You gotta spend time with God. Zeit mit Gott verbringen. Really, I spend an hour with God every day. Also ich verbringe jeden Tag eine Stunde mit Gott und ich versäume diese Zeit. It's 530 days now. 530 and Tage I'm really considering making it 2 hours. Und ich denke wirklich darüber nach, es auf 2 Stunden auszudehnen. One hour, I think, oh my gosh, this is so unbelievable. How could in einer Stunde denke ich mir, es ist so unglaublich. How could I not spend 2 hours? This is too incredible. Wieso sollte ich nicht 2 Stunden damit verbringen? All of the truths of God's word. Und es wird einem bewusst, dass all die Wahrheiten in Gottes Wort. I just go from book to book to, and I think, oh, I can't believe I haven't read this in 2 years or 3. I can't believe it. Ich gehe dann von einem Buch der Bibel zum nächsten und denke mir dann immer, Wahnsinn, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das schon seit 2 Jahren nicht mehr gelesen habe. Und so erhältst du deine Number 5, keep the doors closed. Fünftens, halte die Türen geschlossen. To negative filtering. Also diese zum negativen Filter. To gossip. Keep your doors closed. Zum Tratsch. Man lässt einfach die Tür zu. Guard your heart. Proverbs 4:23. Bewahre dein Herz in den Sprüchen. And no trash. Don't burn trash. Und letztlich war der Punkt, da verbrenne keinen Müll. Now, on Thursday we had a dinner with Rick Warren. Am Donnerstag war ich bei einem Essen mit Rick Warren. He was here speaking in Vienna. Also er war hier in Wien und and hat gesprochen. They said that only pastors and leaders could come. Und sie haben gesagt, also Pastoren und Leiter sind eingeladen. And I will never do this again. Und ich mache das sicher nie I wieder. Will invite the whole church every time they say that. Ich werde die ganze Gemeinde einladen, wenn sowas angesagt wird. There were so many empty seats, the whole church could have come. Weil es waren so viele leere Plätze im Auditorium, dass die ganze Gemeinde and Platz I've been gehabt kicking hätte. Myself ever since I just should have known. Und ich hätte mich echt dafür treten But können. We had about 30 or 40 people there from the church. Aber es waren ca. 30 oder 40 aus unserer Gemeinde dort. Rick Warren wrote that book, The Purpose-Driven Life. Und er hat dieses Buch geschrieben, Leben mit Vision. It sold more books than any book in history. Und es wurden mehr davon verkauft als von jedem anderen Buch. Outside of the Bible. Also and next picture. Ausgenommen die Bibel. We got a yeah. He's such a great guy. It was so much fun. Er ist wirklich ein großartiger Mensch. He was so lovable. You know, you just want to take him home and. Er ist so liebenswürdig. Man will ihn am liebsten nach Hause nehmen. You can live in this room. Du kannst hier bei uns in diesem Zimmer wohnen. Just a wonderful guy. So ein wunderbarer Mensch. Let's go to the Bible. I have like 7 minutes to do this message. Also ich habe noch circa 7 Minuten für meine Botschaft. Look at this. Aber schaut euch das mal an hier. 2 Timothy 1:6. 2. Timotheus 1, Vers 6. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you. Deshalb ermutige ich dich, die geistliche Gabe wirken zu lassen oder anzufachen. Which is in you through the laying on of my hands. Die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. That was his ordination to be pastor. Er spricht hier von seiner Einsetzung als Pastor. And in Philippians chapter 2 verse 13. Und in Philipper 2 Vers 13. We know that it is God who works in us. Von diesem Vers wissen wir, dass es Gott ist, der in uns wirkt. To desire. Das Wollen. And the ability to do. Und auch das Vollbringen, also die. It's God. We are dependent on God. Es ist Gott und wir sind abhängig von Gott. And Paul prayed for Timothy. Und Paulus hat für den Timotheus gebetet. While he's writing Timothy, he is in prison. Und während er diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis. The persecution of Nero has started in 64 AD. Die Christenverfolgung des Nero hatte bereits begonnen, in 64 nach Christus. Christen werden eben den Löwen vorgeworfen, burning them at stakes, crucifying them. Ja, werden, it's a horrible persecution. Verbrannt. Es ist eine ganz furchtbare Verfolgung. Paul is in prison and he's going to face death now. Und Paulus ist auch im Gefängnis und sieht den Tod ins Auge. He's a Roman citizen and he's going to be beheaded. Er ist ein römischer Bürger und wird deswegen wahrscheinlich enthauptet his werden. Last letter before his death. Und das ist der letzte Brief, den er vor seinem he's Tod schreibt. To Timothy. Und er schreibt an Timotheus. And Timothy is a kind of a fearful person. Und Timotheus ist ein etwas ängstlicher, ja, zaghafter Mensch. And these are the words he speaks to him. Und das sind die Worte, die er ihm Now, schreibt. These words fan the flame. Und diese Worte hier fache die Flamme Look an. How badly it's translated in the Neues Leben. Schaut mal, wie schlecht das in der Neues Leben Bibel wiedergegeben go wird. To the next one. Wirken zu lassen. What does that mean? Die geistliche Gabe wirken work. Zu lassen. Was soll das heißen? Let it work. It's so much richer than that. Aber dieses Wort gibt so viel mehr this her, word als only occurs one time. Und dieses Wort kommt nur einmal But it's im Neuen enough. Testament this, vor. And we need to use this. Aber das ist genug, denn wir verwenden dieses Wort. Go to the next slide. All right, this is what William Booth said. He's the founder of the Salvation Army. Und William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat Folgendes. The tendency of fire is to go out. Die Tendenz des Feuers ist immer zu verlöschen. Watch the fire on the altar of your heart. Also wache deswegen über das Feuer auf dem Altar deines Herzens. He wrote that as a letter to his missionaries. Und er hat das in einem Brief an seine Missionare geschrieben. Now, let's go to the next slide. Now this is the Greek word. It only occurs once. Und das ist dieses griechische Wort anfachen. Es kommt nur einmal vor. Anatopureo. Anatopureo. Now it breaks into three meanings. Anna. Und das setzt sich aus drei Wortteilen zusammen. Anna. Again. Das heißt wieder. Zos. Zos. Alive. Das Leben oder Lebens. Pur. Und pur. Fire. Das Feuer. It's so clear. Und das ist eigentlich so klar. To stir up the fire. Das heißt, das Feuer wieder anfachen, lebendig right? machen. Fan the flames. Wieder lebendig machen das Feuer. We all make barbecues, right? Und wir grillen ja alle. And then the coals start to go out. What do? We fan them. Und dann fangen diese Kohlen langsam an zu verglühen. Und was machen wir? Wir fachen sie an. We get some kind of a paper plate and we go. Wir holen uns so einen Pappteller vielleicht und fangen an zu fachen. Because the coals are going out. Weil die Kohlen This is what we need to do. Und das ist das, was wir tun müssen. He tells Timothy, Und er sagt this. Genau dieses Wort dem Timotheus. Now, it's not in the present imperative active. Es ist jetzt nicht, also grammatikalisch gesehen, nicht im Präsens. This is so cool. This is so, just stay aktiv, with me, watch. Imperativ aktiv. It doesn't mean you do it. Es bedeutet also nicht, also du tu das jetzt. Do it continually. Tu es immer wieder. In the future. In der Zukunft. Doesn't mean zukünftig. Das bedeutet es nicht. It also doesn't mean you do it. Es bedeutet auch nicht, du tu das. Continually. Immer wieder. Even as I speak. Also während auch jetzt schon. It's not in the present indicative active. Es ist auch nicht im Indikativ, Präsens. It's also not in the present subjunctive active. Und es ist auch nicht im Präsens, im Konjunktiv. Which means is a condition. When and if you do it continually. Also wenn und oder wenn du es tust, immer wieder. Make sure, bla bla bla. Dann geh halt sicher, dass du und so weiter. But, watch this. Sondern, it is in the present es ist im Präsens geschrieben, also in der Gegenwart. Active. Sondern es ist aber ein Infinitiv, ein aktiver Infinitiv. Und es bedeutet, genau you have to do it. You do it. Du tust es. Do it continually. Tu es also fortwährend. And do it when Ever. Und tu es immer. It's exactly what it says. Also es ist immer gültig. Fan the flames. You fan the flames. Also fache diese Flamme an. Du And machst do it das. Always. Und tu es immer. Whenever you need to. Und zwar zu jeder Zeit, It's immer wenn exactly es gebraucht wird. That in the Greek. Und genau so steht es One auch im Griechischen drin. Und dieses Wort kommt nur einmal vor And und Paul dann in dieser uses Form. It und Paulus verwendet es. Just before he is martyred. Kurz bevor er als Märtyrer He speaks it to Timothy, who is afraid now. Und er spricht es dem Timotheus zu, der selbst im Augenblick Angst hat. Der Angst hat, vielleicht selbst zum Märtyrer zu werden. What would happen if during the trip to Liberia, Was wäre, wenn während unserer Reise nach Liberia we were held up by some band of Liberian terrorists who live in the jungle. Wenn wir da eben aufgehalten werden würden, durch eine Straßenblockade im Dschungel von Terroristen. And they took me. Und sie würden mich nehmen. They said, you're the leader of this group. Sie würden sagen, du bist der Leiter hier. We believe in witchcraft. Wir glauben an we Zauberei. Are taking you. Wir nehmen dich mit. And they gave me a week to live. Und angenommen, sie geben mir noch eine Woche and zu I got leben. To write one letter. Und ich hätte eben die Gelegenheit, noch einen Brief zu schreiben. My time is short. Meine Zeit ist also begrenzt. They're not going to let me go. Sie werden mich sicher nicht freilassen. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. Thank you for your faithfulness. Danke für deine Treue. Keep going. Geht weiter. This is God's will. Denn dies ist der Wille Gottes. I will see you on the other side. Ich werde euch auf der anderen Seite wiedersehen. Keep fanning the flame. Haltet die Flamme am Brennen. Keep fanning the flame. Facht an diese Flamme. This is Paul's message to Timothy. Keep fanning your flame. Das ist die Botschaft, die Paulus dem Timotheus sagt. Fache die Flamme an. Let's go to the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. This is from the Amplified. Und das ist jetzt aus einer Übersetzung. That is why I would remind you to stir up, rekindle the embers, fan the flame and keep burning. Deswegen möchte ich dich daran erinnern, dass du immer wieder aufrührst, das heißt also die Kohlen wieder anfachst, die Flamme anfächelst, und am Brennen erhältst. This is right in the Bible. Die Gnadengabe Gottes. Exactly what it says. Das ist genau das, was in der Bibel fan steht. The flame. Also fache die Flamme an. Go to the next verse. For God has not given us a spirit of fear and timidity. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst und der Ängstlichkeit gegeben. This is New Living Translation. Das ist die Neues Leben übersetzt. But in the Greek it's only one word. Aber im Griechischen ist das Ganze nur ein Wort. Delos. Delos. It means cowardliness. Und das heißt eigentlich Feigheit. You find it in Revelations 21:8. Und das findet sich auch in Offenbarung 21:8. Where God says, where John writes, no cowards will enter the kingdom of heaven. Wo Johannes schreibt, dass kein Feigling ins Reich Gottes eingehen wird. And Paul says this to Timothy, God has not given you a cowardly spirit. Das schreibt auch der Paulus dem Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. But of power. Sondern einen Geist and der Kraft und Liebe and discipline. Und Disziplin. This is the kind of verse we need to put in to our wood-burning soul. Und das ist der Vers, den wir in unseren Ofen hineinstecken müssen, den Ofen unserer Seele. And burn it. Und verbrennen. By meditating on it. Indem wir darüber nachdenken. This is what keeps our soul hot. Und das ist das, was unsere Seele heiß werden lässt. You put a truth in. Du steckst eine Wahrheit hinein. We worship him in spirit and truth. Denn das heißt, wir beten ihn ja an im Geist und in Wahrheit. The Father seeks those who will worship him in spirit. Der Vater sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist. With spiritual eyes. Mit geistlichen Augen. That the Holy Spirit gives. Die der Heilige Geist öffnet. Spiritual understanding. Geistliches Verständnis. In truth. Und das Ganze aber in Wahrheit. Und so nehmen wir die Wahrheit Gottes und geben sie in unser Herz hinein und dann denken darüber nach. And we burn it. Und wir verbrennen es dadurch. Like wood. So wie ein Holz verbrennt. This verse is so powerful. Und dieser Vers hat wirklich so viel I Macht. Have used this verse many, many, many, many times und ich habe diesen Vers schon sehr, sehr oft verwendet. I've walked into meetings. Und ich bin schon oft in ein Meeting hineingegangen. I've walked into counseling sessions. Oder in private I've walked Gespräche. Into the pulpit. Oder auf das Podium. And I have taken this verse and spoken it out. Und ich habe diesen Vers mit mir genommen und habe ihn ausgesprochen. God has not given me a spirit of fear. Dass Gott mir nicht einen it's Geist der Angst gegeben God. Hat, der Feigheit. I can do all things through Christ who strengthens me. Denn das ist nicht von Gott. Ich kann alles durch Christus. God has given me a spirit of power. Sondern Gott hat mir einen Geist der Kraft gegeben, der Liebe and discipline. Und der Disziplin. But watch, here's my definitions. Power is the word dynamis. Und das ist meine Definition dieser drei Worte, dynamis, die the Kraft. The ability to engage in right doing. Die Fähigkeit, sich in richtiges Tun einzubringen. Even when it costs me everything. Selbst wenn es mich alles kosten this sollte. This is dynamis. Und das ist dynamis. We can do the right thing. Wir können das Richtige tun. Paul is telling Timothy, look, I'm going to be martyred That doesn't matter. Und der Paulus schreibt an Timotheus, schau mal, ich werde als Märtyrer sterben, aber do das the macht right nichts. Thing, Timothy. God is giving you the ability. Denn Gott gibt dir die Fähigkeit, die Macht dazu. No matter what it costs. Egal, was die Kosten sind. This is what the Holy Spirit is energizing us with. Und das ist das, womit uns der Heilige Geist belebt. So when we're in a situation, also wenn wir in einer Situation and stehen we're fearful, und wir Angst haben, we can say, wait a minute. Dann können wir sagen, Moment einmal. I'm a true worshipper. Ich bin ein wahrer Anbeter. Holy Spirit, Heiliger Geist, energize me. Gib mir jetzt diese Kraft. Light me up. Und zünde mich an. To do the right thing. Damit ich das Richtige tun kann. No matter what it costs me. Egal was es mich kostet. Light me up. Zünd mich an. And he will. Und er wird es tun. Number two. Zweitens. Love, agapeo. Die Liebe, agapeo. The ability to express love to people even when they hate you. Die Fähigkeit, Liebe den Menschen auszudrücken, Menschen auszudrücken, selbst wenn sie dich hassen. Walk into a situation, you know there's people there who can't stand you. Du gehst in eine Situation hinein und du weißt, da sind Leute anwesend, die können dich nicht ausstehen. I'm going to engage. Gott, ich lasse mich jetzt darauf ein. I'm not going to sit on the back of the chair. Ich werde es nicht irgendwie ganz hinten sitzen auf einem Sessel. I'm going to sit on the front of the chair. Sondern ich setze mich vorne an die Sesselkante. I'm not going to be passive in a situation. Und ich werde mich jetzt nicht passiv I'm going to be active. I'm going to engage. Sondern ich werde aktiv sein. Ich werde mich jetzt einlassen. I'm going to open my mouth. I'm going to think. Und ich werde jetzt meinen Mund öffnen und ich werde mitdenken. I'm going to be your vessel. Und ich möchte dein I'm going Gefäß to engage sein. Und ich möchte mich in doing what's right. Indem ich das tue, was richtig ist. Number two, those who don't like me, I'm going to love them anyway. Und zweitens, die, die mich nicht leiden können hier, ich werde sie trotzdem lieben. I'm going to get it from you. Ich werde mir diese Fähigkeit von dir because holen. Because personally, I can't stand them. Weil persönlich kann ich sie auch nicht ausstehen. And if it was my will, pow, but I won't do that. Und wenn mein Wille geschehen würde, puff. I won't do that. I'm going to get your love because I have no love. Sondern ich werde mir deine Liebe holen. So Holy Spirit, light me up with your love. Und so bitte ich Heiliger Geist, it always comes from him. Das kommt immer von ihm. This is the truth that sets us free. Das ist die Wahrheit, die frei macht. And when I don't have it, und wenn ich sie nicht habe, I can rejoice, O barren one, dann kann ich mich freuen, so wie eine Unfruchtbare. In Galatians 4, Galater Kapitel rejoice, 4, da heißt es nämlich, because your fruit will be great. Unfruchtbare, denn du wirst große Frucht and when haben. I don't have the love, und wenn ich die Liebe nicht habe, I can say great. Dann kann ich sagen, gut, großartig. Give it to me. Gib's mir. When I don't have the ability to engage, wenn ich nicht diese Fähigkeit habe, mich jetzt wirklich einzulassen, okay. Ist es auch okay? It comes from you anyway. Denn es kommt sowieso von ihm. And the last one, which is really cool. Und das letzte Wort, und das ist wirklich cool. Self-discipline. Selbstdisziplin. It's the Greek word sophronismos. Sophronismos. There's so many different words that they try to translate this word with. Und es gibt so viele verschiedene Worte, die man im Deutschen verwendet, um dieses Wort wiederzugeben. What it means. Aber das ist jetzt die it's the ability to stay calm. Es ist die Fähigkeit, die Fertigkeit, ruhig zu bleiben. And focused. Und auch konzentriert zu even bleiben. In the worst storms. Selbst im schlimmsten that's Sturm. What that word means. Das versucht dieses we Wort auszudrücken. We discipline ourselves to stay calm. Wir disziplinieren uns selbst, ruhig zu bleiben. This is the Amplified. Das ist eine andere Übersetzung, die Amplified. Klarer hervorbringt, die Amplified Version. It says calm. Und das heißt ruhig, well balanced, und ausgeglichen, disciplined, diszipliniert, self-control, und mit Selbstkontrolle. It means you don't lose it. Das heißt, man dreht nicht durch. And when we start to lose it, we slap ourselves. Und wenn man anfängt, irgendwie auszurasten, dann gibt man sich selbst eine Ohrfeige. Don't lose it. Und sagt sich irgendwie, okay, Holy Spirit, I'm losing it here. Indem du halt sagst, Heiliger Geist, ich vergesse mich gleich hier. I need your peace. Ich brauche deinen Frieden. It comes from him. Es kommt von ihm. So we worship him in spirit. Und so beten wir Gott an im Geist. And in truth. Und in Wahrheit. My time has run out. But I would like you to stand and worship with me a holy God. Ich hätte gerne, dass ihr mit mir steht und if the worship team Gott can come up, anbetet. Praise team. I want to teach you a new song. Some of you know it. Ich möchte gerne ein neues Lied vorstellen. This song expresses everything I want to say about praise and worship. Und in diesem Lied kommt alles vor, was ich gerne sagen würde über Lobpreis und über Anbetung. When we sing the words consuming fire. Und wenn wir diese Worte singen, verzehrendes Feuer. You just think of your guilt. dann denk einfach an deine Schuld. Think of your sin. Denk an deine Sünde. Think of all the problems that God wants to consume. Denk an all die Probleme in deinem Leben, die Gott verbrennen möchte. When we sing the word holy, und wenn wir das Wort heilig singen, you think of a God of fire, dann denken wir an einen Gott des Feuers, who consumes everything, der alles verzehrt. With his love, mit seiner Liebe, with his justice, mit seiner Gerechtigkeit. And we are holy, und wir sind heilig, because he has consumed our debt, weil er unsere Schuld verbrannt hat. And it's all true. Das ist großartig und so wahr. Let's stand. Wir wollen aufstehen. Let's stand. Let's engage. Und lasst uns wirklich darauf ein. Holy Spirit, we pray this moment. Heiliger Geist, wir beten in diesem Augenblick. Stir up the fire inside of us. Du unser Feuer anfachst in uns. Stir it up. Fach es an. Stir it up by speaking the name of Jesus. Fach es an, indem du einfach das Wort Jesus aussprichst. Say, Lord Jesus, I love you. Sprich einfach aus für dich, Herr Jesus. I am the temple of the Holy Spirit. Ich liebe dich. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Light me up. Zünde mich an. Breathe on me. Hauche mich auf. Forgive my sin. Vergib meine Sünden. Cleanse my heart. Und reinige mein Herz. Your mercy is inexhaustible. Deine Barmherzigkeit ist unendlich. I want to experience you. Ich möchte dich erleben. Fill my heart. Füll du mein Herz.